Und am Ende ist es geil, dass es heute ist. Ich meine, heute, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber heute ist 8. Mai, Tag der Befreiung. Heute ist ein Feiertag. Genau. Von daher passt eigentlich voll gut, dass wir es heute machen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin jetzt, wie ihr hört, es ist voraufgezeichnet, läuft erst morgen am 9. Aber für euch ist es jetzt ja der 9. und heute ist der 8. Ist auch noch eine Kundgebung, wo ich jetzt auch gleich hingehen werde, am Schlossplatz. Werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen was in der Sendung darüber erzählen. Ach cool, ja, ich bin jetzt auch auf dem Sprung. Hier ist Demo heute gegen Polizeigewalt, die ja am 1. Mai bundesweit und auch in Österreich, habe ich mitbekommen, die wieder richtig, richtig übertrieben reingeknüppelt haben und gezeigt haben, was sie sind, nämlich die Knüppelgarde der Bourgeoisie oder eben, wie man ja auch so schön sagt, Hooligans, bezahlte Hooligans. Also es war wirklich, zumindest hier in Berlin, komplett so. Ja, auf jeden Fall. Okay, was ist bei denen schiefgelaufen? Ja. Okay, dann alles klar. Verabschiede ich mich nochmal, dass wir ja auch mal rechtzeitig kommen. Hinkommen und bis bald dann vielleicht mal Demo. Wieder. Ja, bis dir bald. Auch. Mach's gut. Ciao.